Dann steigen wir ein in das Kapitel, ein relativ kurzes Kapitel zum Thema Grundlagen für den Verhandlungserfolg. Ich möchte Ihnen hier einige Erfolgsfaktoren für Ihre Verhandlungen vorstellen und ich möchte einige Begriffe erläutern, die ich immer wieder verwende. Sie finden diese Themen ausführlicher als Bonus am Ende des Audioseminars. Wenn Sie also im Verlauf dieses Audioseminars noch Fragen zu den Themen haben, die jetzt gleich kommen, dann hören Sie dort am Ende rein. Eine Frage: Wie fühlt sich eigentlich gerade Ihr Nacken an? Und spüren Sie die Luft, die Sie ein- und ausatmen? Genau in dem Moment, in dem ich Ihre Aufmerksamkeit darauf lenke, nehmen Sie diese Informationen wahr. Sie sind jedoch immer da. Man muss sich vorstellen, rund 2 bis 4 Milliarden Bits an Informationen kommen jede Sekunde bei uns an. Das alles zu verarbeiten, würde uns total überfordern. Deshalb wird kräftig ausgefiltert, verglichen, verzerrt und angepasst. Übrig bleiben rund 2000 Bits pro Sekunde an bewusster Wahrnehmung. Das ist ein Verhältnis von 1 zu 1 Million. Und das gilt auch in einer Verhandlung. In einer Verhandlung senden Sie und empfangen Sie ständig. Das Problem ist, dass Sie nicht wissen, welche Informationen bei Ihrem Gegenüber durch die Filter kommen. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Der Paketbote klingelt an Ihrer Tür und überreicht Ihnen ein großes Paket. Der Absender ist ein Freund, mit dem Sie länger keinen Kontakt hatten. Sie wundern sich, öffnen aber voller Vorfreude das Paket. Wer trägt die Verantwortung für den Inhalt des Paketes? Es ist also wichtig, darauf zu achten, dass Sie Ihr Kommunikationspaket richtig packen, damit Ihr Verhandlungspartner genau das versteht, was Sie sagen wollen. Was Sie dafür tun können, erfahren Sie gleich. Zusammenfassend lässt sich das Ganze in 2 Kernaussagen zur Kommunikation: Man kann nicht nicht kommunizieren und wahr ist nicht, was A sagt, sondern was B versteht. Und damit kommen wir zu einem wichtigen Filter. Das sind unsere 5 Sinne. Sehen, hören, tasten, riechen und schmecken. Das sind nicht nur Empfangskanäle, durch die wir die Umwelt wahrnehmen, sondern es sind auch Filter für unsere Wahrnehmung. Was abgespeichert wird, hängt von der aktuellen Situation und Ihrer persönlichen Vorliebe ab. Ein Beispiel. Wenn ich vom Urlaub erzähle, dann klingt das so. Ich sehe das genau vor mir. Ich habe ein genaues Bild vor Augen. Das glänzende Meer. Die Sonne schien den ganzen Tag. Meine Sprache ist visuell, da ich bevorzugt Bilder aufnehme. Ein primär auditiver Mensch wird seine Erinnerungen vor allem als Klänge oder Geräusche speichern und auch so erzählen. Ich habe die Geräusche noch genau im Ohr, das rauschende Meer, die Sonne klopfte schon früh morgens an unser Fenster. Und der Kinesthet, das ist der tasten und anfassen muss, wird vor allem taktile Empfindungen erinnern und auch so darüber reden. Ich spüre noch den Sand zwischen den Zehen, das wogende Meer, die Sonne brannte mir auf dem Rücken. Was das für Ihren Verhandlungserfolg bedeutet? Es macht möglicherweise den Unterschied zwischen Geschäft und kein Geschäft. Achten Sie in den kommenden Tagen mal darauf, welche bevorzugte Sprache Ihre Arbeitskollegen, Mitarbeiter oder Familienmitglieder sprechen. Ach, und noch was. Niemand ist immer und ausschließlich in einem Sinnessystem zu Hause. Das wechselt je nach Situation. Oder wenn ich jetzt sage, hör mal. Fehlt noch das Schmecken und Riechen. Beides stark emotionale Filter. Und wirksam oft, wenn es Widerstand und Einwände gibt. Das merken Sie an Redewendungen wie, das schmeckt mir nicht, das hat einen Beigeschmack, oder auf Schwäbisch, ein Geschmäckle. Und zum Riechen als starken Anker kommen wir nachher noch. Kurz zusammengefasst, über die Sprache teilen wir mit, wie wir die Welt bevorzugt wahrnehmen oder in welcher Welt wir uns gerade befinden. Darauf einzugehen, erleichtert die Kommunikation und daher die Verhandlung. Machen wir weiter mit dem Thema Kommunikation. Das ist einerseits der Inhalt und andererseits die Verpackung. Die Verpackung ist Ihre Körpersprache und Ihre Stimme, zusammen mit der Wortwahl. Man kann sagen, dass die Verpackung rund 80% Ihres Verhandlungserfolgs ausmacht. Und das gilt nicht nur im persönlichen Gespräch. Auch im Schriftverkehr, egal ob per Brief oder in E-Mails und am Telefon, wirkt die Verpackung. Aber der Inhalt ist nicht unwichtig und kann auch nicht vernachlässigt werden. Nur alles zusammen macht 100% Eindruck und Wirkung und Verhandlungserfolg. Kommen wir zur Stimme. Die Stimme ist wichtig für den Verhandlungserfolg. Sie prägt den ersten Eindruck, vor allem am Telefon. Auch die Wahl der richtigen Worte ist noch Verpackung. Dazu gehört zum Beispiel, einem stark visuell geprägten Menschen etwas zum Einsehen zu geben. Dazu gehören auch Weichmacher, wie hätte, könnte, würde. Dazu zählt der Dialekt. Dazu zählen bestimmte Lieblingswörter, die jemand immer und immer wieder im Munde führt. Die Verwendung von Fach- und Fremdsprachen. Wissen Sie, was Schusterjungen und Hurenkinder sind? Und dazu gehört Denglisch. Mit dem Relaunch unserer Profit Center wird die Value Chain optimized. Was heißt das? Die Körpersprache ist das schärfste Schwert in der Kommunikation. Sie macht mehr als die Hälfte des Erfolges und oft 100% des Misserfolges aus. Körpersprache ist zunächst die Körperhaltung, also wie ich stehe oder sitze. Stellen Sie sich vor, ich stehe mit verschränkten Armen vor Ihnen. Wie deuten Sie das? Was löst das bei Ihnen aus? Und dann fügen wir dem Körper Bewegung hinzu. Auch das hat eine Wirkung. Wie ich gehe, ob ich langsam in einen Raum gehe, ob ich schnell und mit großen Schritten in einen Raum gehe. Und dann kommt die Gestik, also alles, was wir mit Händen und Füßen tun, aber auch Zeichen, die die Sprache ersetzen, wie der berühmte Stinkefinger, ist Gestik. Und der letzte Teil der Körpersprache spielt sich in unserem Gesicht ab, die Mimik. Das sind Augen, das ist Lächeln, das ist Nasenflattern. Und dann gibt es noch weitere Signale, die sich auch verändern können, gerade in Verhandlungen. Das ist die Atemfrequenz, das sind Hautverfärbungen. Und auch die Verpackung, wie Frisur und Kleidung, sind Teil der Körpersprache. Fassen wir zusammen. Es gibt drei Bestandteile der Kommunikation. Die Verpackung aus Körpersprache, Stimme und Wortwahl macht 80-90% des Kommunikationserfolgs aus. Auf keinen Fall darf jedoch der Inhalt vernachlässigt werden. Eine Frage: Haben Sie schon mal tapeziert? Kennen Sie den Begriff Rapport? Das ist der Versatz, um den man die Tapetenbahnen verschieben muss, damit die Muster auf beiden Bahnen perfekt zusammenpassen. Im Englischen gibt es zu Rapport eine sehr schöne Redewendung. People tend to like each other when they are like each other. Das bedeutet, frei übersetzt, Menschen neigen dazu, sich zu mögen, wenn sie sich ähnlich sind. Das passiert übrigens ganz natürlich. Achten Sie mal in Talkshows darauf oder setzen Sie sich in ein Café und beobachten Sie Menschen. Rapport können Sie bewusst herstellen, indem Sie eine ähnliche Körperhaltung wie Ihr Verhandlungspartner einnehmen. Damit stärken Sie die Beziehungsebene und erleichtern den Abschluss. Es gibt auch eine wissenschaftliche Erklärung für dieses Phänomen. Sie finden sie weiter hinten im Bonustrack. Und ja, das ist Manipulation, so wie jedes Werkzeug, das Sie in der Kommunikation einsetzen, um zum Ziel zu kommen. Jetzt werden Sie aktiv. Eine Übung dazu. Achten Sie in den nächsten Tagen auf die Körperhaltung Ihrer Gesprächspartner. Versuchen Sie, diese bewusst zu spiegeln. Und achten Sie darauf, wie oft sich ganz automatisch diese Ähnlichkeit einstellt. Fassen wir zusammen. Beim Rapport geht es darum, über Ähnlichkeiten in Sprache und Körpersprache die Beziehung zum Verhandlungspartner aufzubauen und zu vertiefen. Zum Einstieg in den nächsten Abschnitt machen wir ein kleines Experiment. Stellen Sie sich vor, es riecht nach Zimt, Sternanis und Kardamom. Was löst das bei Ihnen aus? Welche Assoziationen, Gefühle oder Bilder? Haben Sie etwa auch an Weihnachten gedacht? Oder an Glühwein, Weihnachtsmarkt, Lebkuchen? Und jetzt stellen Sie sich vor, was passiert, wenn Ihr Verhandlungspartner das gleiche Aftershave benutzt, das Ihr Ex benutzt hat. Abwehr? Unwillen, vorsichtig sein oder oh, war das eine schöne Zeit. Völlig egal, es wird Sie beeinflussen und damit Ihr Verhandlungsergebnis. Was da ausgelöst wurde, nennt man Anker. Und solche Anker können auch ganz bewusst gesetzt werden. Dazu muss lediglich eine Emotion mit einem Sinneseindruck verknüpft werden. Das kann ein Symbol, eine Bewegung, eine Berührung, eine Redewendung, aber auch ein Duft oder Geschmack sein. Und das lässt sich auf verschiedene Weise in und für Verhandlungen nutzen. Ein Beispiel finden Sie im Abschnitt über spezielle Werkzeuge und ein anderes weiter hinten im Bonustrack, wo Ankern ausführlicher erklärt wird. Fassen wir das zusammen. Wenn ein bestehender Anker in einer Verhandlungssituation bedient wird, kann er sie in einen kindlichen und damit wehrlosen Zustand versetzen. Ein Anker kann Widerstand und Kampfeswillen auslösen und damit ihr Verhandlungsergebnis beeinflussen. Damit kommen wir nochmal zum Thema Strategien, persönliche Strategien. Also Gewohnheiten des Denkens oder Handelns. Einfache Strategien sind zum Beispiel, wie Sie Ihre Schuhe binden, wie Sie eine Flasche öffnen, ob Sie das Toilettenpapier falten oder zusammenknüllen. Wie gesagt, diese Strategien machen uns das Leben leichter. Ich habe zum Beispiel eine Strategie für den Hemdenkauf. In Kurzform: Hemd sehen, Hemd anfassen, überlegen, wozu es passt und kaufen oder nicht kaufen. Und wenn ich in der richtigen Reihenfolge angesprochen werde: Schauen Sie mal, was ich hier für ein schönes blaues Karo habe. Und die Stoffqualität ist echt klasse. Fassen Sie mal an. Das ist ein Klassiker, der wunderbar zu Ihrem Anzug passt. Dann ruft meine innere Stimme: Ja, ja, ja, will ich haben. Und das gilt nicht nur beim Hemdenkauf, sondern auch in komplexeren und deutlich teureren Entscheidungen. Ihre Strategie kann eine völlig andere Reihenfolge haben. Ich bin jedoch sicher, dass Sie eine haben. Was ist der erste Impuls, der zur Kaufentscheidung führt? Und wie geht es weiter? Jetzt werden Sie aktiv. Machen wir eine Übung daraus. Überlegen Sie mal, Sie gehen einkaufen, sind in der Einkaufsstraße unterwegs, mit dem Wagenziel, ein paar Schuhe, ein Hemd, eine Bluse, ein Rock, einen Anzug, ein Kostüm zu kaufen. Was löst den Kaufimpuls aus? Ist es etwas, das Sie sehen? Ist es das Anfassen des Stoffes, des Materials? Ist es ein Geruch? Ist es das Knarzen des Leders, wenn Sie den Schuh verbiegen? Was genau löst Ihre Strategie aus? Und mit welchem Sinneseindruck geht es weiter? Wann fangen Sie an, logisch im Selbstgespräch zu überlegen? Fassen wir das zusammen. Im Laufe des Lebens legen wir uns für viele Bereiche eine Strategie zu, die uns das Leben leichter macht. Und wir wenden diese Strategie so lange an, bis wir bewusst erkennen, dass sie ungeeignet ist und wir uns eine neue schaffen. Wenn jemand meine Entscheidungsstrategie explizit bedient, hat er es leichter, mich in seinem Sinne zu beeinflussen. Okay, damit schließen wir auch schon die Grundlagen für das erfolgreiche Verhandeln ab und steigen in die konkrete Verhandlung ein. Und das bedeutet zunächst, wir bereiten sie vor.